Nur ein kurzer Blick von dir, spür wie ich den Halt verliere. Flash mich, crash mich, alles nicht normal. Alles steht auf Herz verlieren, kann mich nicht mehr kontrollieren. Flash mich, crash mich, Gänsehaut total. Und mein Herz schlägt, spür wie jedes Molekül ganz heftig bebt. Nur wegen dir. Und alles dreht, weil dein Blick ganz tief in meine Sinne geht. Was tust du hier? 24/7 könnte ich mich verlieben. Dieser Wahnsinnsblick, es gibt kein Zurück, wir fliegen. 24/7 chillen auf Wolke 7. Diese Nacht für uns gemacht, will mich verlieben. Ich will 24/7 nur in deinen Armen liegen. Halt mich, küss mich, lass mich nie mehr. Völlig neben mir, flash mich, crash mich, alles so genial. Alles ist total perfekt, hast dort Nacht mein Herz getaggt. Flash mich, crash mich, tu es noch einmal. Und mein Herz schlägt, spür wie jedes Molekül ganz heftig bebt. Nur wegen dir. Und alles dreht, weil dein Blick ganz tief in meine Sinne geht. Was tust du hier? 24/7 könnte ich mich verlieben. Dieser Wahnsinnsblick, es gibt kein Zurück, wir fliegen. 24/7 chillen auf Wolke 7. Diese Nacht für uns gemacht, will mich verlieben. Ich will 24/7 nur in deinen Armen liegen. Halt mich, küss mich, lass mich nie mehr. Dieser Wahnsinnsblick, es gibt kein Zurück, wir fliegen.